heute wachte ich im Trübsinn auf. Mit Sätzen aus dem schweren Kopf fügte still mich in den Tageslauf, der mir nichts als Arbeit bot. Trüber Morgen, der du Zweifel gabst an der Gnade, die mich trägt, hast du an mir deinen Spaß gehabt. Dein Lachen kommt zu spät. Jesus Christus ist das Licht der Welt, hob das Morgengrau von mir. Er befreite mich am Nachmittag, als ich in die Stille rief. Trüber Morgen!